1755 veröffentlichte der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau seine Streitschrift über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Das erste große Manifest des europäischen Exotismus. Im Zentrum seiner Abhandlung entwirft Rousseau das Bild des Stadiums der menschlichen Gattungsgeschichte, das seiner Meinung nach von allen ihren Epochen die glücklichste und die dauerhafteste war. Es ist für ihn das Stadium, in dem die europäischen Reisenden die wilden Völker Amerikas, Afrikas und Asiens angetroffen hatten. Er nennt es das goldene Zeitalter der Menschheit, da es noch genau die Mitte hielt zwischen dem dumpfen, ungeselligen und sich seines Glückes noch nicht bewussten Naturmenschen und dem von einer Unzahl künstlicher Bedürfnisse getriebenen, geknechteten und unglücklichen Zivilisierten. Es ist für ihn die Epoche des Gleichgewichts zwischen der Indolenz des primitiven Zustandes und der ungestümen Aktivität unserer Selbstsucht, die auch die Europäer nie hätten verlassen dürfen. Je mehr man darüber nachdenkt, desto klarer wird einem, dass dieser Zustand der beste für den Menschen war. Das Beispiel der Wilden, die man fast alle in dieser Lage angetroffen hat, scheint zu bestätigen, dass dieser Zustand die wahrhafte Jugend der Welt ist. Und dass alle Fortschritte darüber hinaus ebenso viele Schritte zur Vervollkommnung des Individuums wie Schritte zum Verfall der Gattung waren. Zum Beleg dafür, dass der Zustand der Wilden auch heute noch für alle Menschen der erstrebenswerteste sei, verweist Rousseau auf ein erstaunliches Phänomen. Es ist eine außerordentlich bemerkenswerte Tatsache, dass die Europäer, obgleich sie sich schon so viele Jahre in den verschiedensten Weltgegenden damit abquälen, die Wilden zu ihrer Lebensweise zu bekehren, noch nicht einen einzigen haben gewinnen können. Und zwar nicht einmal mit Hilfe des Christentums. Unsere Missionare machen sie zwar bisweilen zu Christen, aber niemals zu zivilisierten Menschen. Nichts kann den unbeugsamen Widerstand überwinden, unsere Sitten anzunehmen und nach unserer Weise zu leben. Wären diese Wilden tatsächlich so unglücklich, wie man behauptet, so müsste man fragen, welcher unbegreifliche Verfall ihrer Urteilskraft der Tatsache zugrunde liegt, dass sie sich weigern, nach unserem Vorbild poliziert zu werden oder zu erlernen, glücklich unter uns zu leben. Und Rousseau fährt fort? Dagegen liest man tausendfach von Franzosen und anderen Europäern, die sich aus freien Stücken zu diesen Völkern geflüchtet haben und bei ihnen ihr ganzes Leben verbrachten, ohne eine solche Lebensweise je aufgegeben zu haben. Ja, selbst vernünftige Missionare sehnen sich oft mit Wehmut nach den ruhigen und unschuldigen Tagen zurück, die sie bei diesen verachteten Völkern verbracht haben. Vielleicht wird man mir sagen, die Wilden hindere namentlich ihre Gewohnheit, die einen jeden an seiner eigenen Lebensweise festhalten lässt, daran, das Gute an der unsrigen zu empfinden. In diesem Fall muss es aber als sehr merkwürdig erscheinen, dass diese Gewohnheit die Wilden mehr an ihrem Elend hängen lässt, als die Europäer an ihrer Glückseligkeit. In dieser langen Anmerkung zu seiner Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen spielt Rousseau auf eine arkane Tradition der europäischen Kolonialgeschichte an. Das Phänomen des kulturellen Überläufertums, das die Geschichte der abendländischen Entdeckungs- und Kolonisationsunternehmen von Anbeginn an begleitet hat. Kulturelles Überläufertum, das bedeutet, sich das Leben in einer fremden Kultur nicht nur als Möglichkeit vorzustellen, sondern es tatsächlich zu realisieren. Hat Rousseau recht, wenn er den Grund für all diese Versuche, der Zivilisation zu entkommen, in der Überlegenheit der Lebensformen archaischer Kulturen sucht? Oder waren es nicht vielleicht Motive ganz anderer Art, die Einzelne dazu bewogen haben, alle Bindungen an die eigene Kultur aufzugeben, um das scheinbar so viel naturnähere Leben jener Völker zu führen? Und wie ist es Ihnen bei diesen Versuchen, die Grenzen der eigenen Kultur zu überschreiten, ergangen? Ist ein vollständiger Wechsel der eigenen kulturellen Identität überhaupt möglich, oder handelt es sich in den meisten Fällen vielleicht doch nur um eine Travestie der Lebensformen? Der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss, der sich emphatisch immer wieder zu Rousseau, seinem Lehrer, seinem Bruder bekannt hat, Lévi-Strauss hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der Wert, den wir fremden Gesellschaften beimessen, eigentlich jeder objektiven Grundlage entbehrt. Dieser Wert stellt vielmehr nichts anderes dar als eine Funktion der Geringschätzung, der Verachtung und des Abscheus, die wir den Sitten und Gebräuchen unserer eigenen kulturellen Umgebung entgegenbringen. Der Reiz fremder Kulturen und die Faszination, die sie auf uns ausüben, beständen demnach vor allem in den Zügen, in denen sich jene fremden Kulturen von der unseren unterscheiden. Diese Unterschiede aber sind im abendländischen Denken praktisch bis in die Gegenwart hinein im Rahmen des Gegensatzpaares Natur-Kultur konzipiert worden. Je mehr sich die exotischen Kulturen, auf die die Entdecker, Kolonisatoren und Forschungsreisenden im Verlauf ihrer Unternehmungen gestoßen waren, von der eigenen Kultur unterschieden, desto eher glaubte man sie als Naturvölker oder ursprüngliche, das heißt primitive Gesellschaften ansehen zu können. Staatlich organisierte Völker, wie etwa die des Orients, galten dagegen wegen ihrer größeren Ähnlichkeit mit der eigenen, zivilisierten Kultur als Barbaren oder Halbkulturvölker, wie man vor allem im 19. Jahrhundert zu sagen pflegte. Neuere Ethnologen haben freilich zu Recht darauf hingewiesen, dass sich die sogenannten Naturvölker keineswegs in einem natürlicheren oder ursprünglicheren Stadium der Gattungsgeschichte befinden. Ihre Gesellungsformen und ihre materielle Kulturausstattung sind vielmehr selbst das Resultat langer historischer Entwicklungen. Der Begriff Naturvölker hat dennoch eine bestimmte Berechtigung. Denn vor allem in einem Punkt unterscheiden sie sich von unserer Kultur. In der Gestaltung eines Naturverhältnisses, das nicht auf Beherrschung und Unterwerfung der Natur aus ist, sondern sie als eine zu versöhnende Macht ansieht, der gegenüber sich der Mensch wie zu seinesgleichen nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit zu verhalten hat. Diese fundamentale Andersartigkeit exotischer Kulturen ist den europäischen Beobachtern seit jeher als eine größere Naturnähe oder Ursprünglichkeit erschienen. Sie wurde nicht selten als positives Gegenbild zur Künstlichkeit der eigenen zivilisierten Lebenswelt aufgefasst. Die Anziehungskraft, die von der vermeintlich größeren Naturnähe der exotischen Völker ausging, ist von vielen europäischen Kolonisatoren und Reisenden verspürt worden. Freilich ist hierauf in der Mehrzahl der Fälle in der Weise reagiert worden, dass man die Normen der eigenen Kultur verabsolutierte und in den Dienst einer psychischen Abwehr der eigenen Gefühlsregungen stellte. Einige wenige sind dagegen der Anziehungskraft der fremden Kulturen erlegen und haben hieraus die existenzielle Konsequenz gezogen, der eigenen Kultur für immer den Rücken zu kehren. Gerade von jenen aber, die sich einer solchen Verlockung selbst einmal ausgesetzt gesehen haben, sind diese Grenzüberschreitungen als außerordentlich peinlich, ja skandalös empfunden worden. Ein Beispiel, das für viele steht, findet sich in den Aufzeichnungen des englischen Arztes Robert James Fletcher. Fletcher hatte zu Beginn dieses Jahrhunderts vergeblich versucht, sich auf den neuen Hebriden den Traum vom schönen Leben der Südsee zu erfüllen. Inseln der Illusion, so lautet der programmatische Titel des Buches, in dem er 1923 seine Briefe und Tagebuchnotizen veröffentlichte. Fletcher hatte sich auf einer der Inseln selbst eine eingeborene Frau zur Geliebten genommen, sie dann aber zusammen mit ihrem gemeinsamen Kind verlassen. Kurz vor seiner endgültigen Rückkehr nach Europa schreibt er an einen Freund: Die Alternative bleiben ist, wie ich gestehen muss, verlockend. Aber die damit verbundenen Opfer sind mehr, als ich leisten kann. Zum Glück habe ich eine ganze Menge warnende Beispiele vor Augen, was beim Going Native herauskommt. Es ist merkwürdig. Obwohl ich mich nach der Einfachheit der Wilden sehne, was mir, wie du weißt, früher als Entartung erschien, kann ich es bei anderen Weißen einfach nicht mit ansehen. Ich kann den Anblick eines verwilderten Weißen einfach nicht ertragen. Überläufer, das ist bekanntlich ein Wort aus der Sprache der Militärs. Mit ihm werden die Soldaten bezeichnet, die sich der disziplinarischen Gewalt der eigenen Truppe entziehen, die ihre Kameraden verraten und zum Feind desertieren. Die Assoziation des Verrats an der gemeinsamen Sache klingt auch noch im Begriff des kulturellen Überläufertums an. Und dies im Übrigen keineswegs zu Unrecht, wenn man bedenkt, dass die Mehrzahl der Berichte über diese Form der Desertion von Außenstehenden stammt. Denn selbst Zeugnisse von kulturellen Überläufern, die es bei ihrem Beschluss einmal haben bewenden lassen, gibt es naturgemäß so gut wie keine. Die Äußerungen derjenigen aber, die dann doch wieder in die eigene Kultur zurückgefunden haben, sind zumeist durch das Bemühen gekennzeichnet, sich selbst als passive Opfer, als Schiffbrüchige oder Kriegsgefangene hinzustellen und ihre Rückkehr in die Zivilisation vor sich selbst durch eine Negativzeichnung der fremden Kultur zu rechtfertigen. Ein Beispiel ist der Bericht des hessischen Söldners Hans Staden, der sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts ein knappes Jahr bei den brasilianischen Tupinamba aufhielt. Stadens Buch gilt einer abstoßenden und sensationalistisch aufgemachten Schilderung der kannibalischen Bräuche dieses Indianerstammes. Von sich selbst behauptet er dabei, dem Tod nur entgangen zu sein, weil man ihn mästen und gelegentlich des nächsten großen Festes habe schlachten wollen, bis ihm schließlich mit Gottes Hilfe die Flucht gelungen sei. Es sind jedoch nicht alle ehemaligen kulturellen Überläufer der Versuchung erlegen, ihre eigenen Erfahrungen in der fremden Kultur im Nachhinein zu solchen Schreckensbildern gerinnen zu lassen. Eine Ausnahme stellt etwa die Reisebeschreibung des französischen Abenteurers Louis Armand de la Hontan dar, der viele Jahre seines Lebens unter den kanadischen Indianerstämmen verbracht hatte und der auch nach seiner Rückkehr nach Europa nie müde wurde, die Lebensformen der Indianer als die eigentlich Überlegenen darzustellen. Zumindest in der frühen Kolonialzeit überwiegen dennoch bei weitem die Berichte der Entdecker, Konquistadoren und Missionare, die die Flucht ihrer Gefährten in eine andere Kultur in der Tat zumeist nicht nur als einen ideellen, sondern auch wirklichen Verrat an der eigenen Sache ansahen. So findet sich etwa in Bernal Díaz del Castillos wahrhafter Beschreibung der Entdeckung und Eroberung von Mexiko folgender Bericht über einen spanischen Überläufer, den Bernal von dessen ehemaligem Kameraden erhalten haben will. Sein Leidensgenosse, Gonzalo Guerrero, sei mit einer Eingeborenen verheiratet, habe 3 Kinder und habe ganz das Äußere eines Indianers angenommen. Seine Wangen seien tätowiert, die Ohren durchlöchert. Er trage weit herabhängende Lippen. Er sei von Haus aus Matrose und gelte bei den Indianern als sehr starker Mann. Vor einem Jahr sei ein Geschwader mit 3 Schiffen an der Catoche-Spitze angekommen. Guerrero habe geraten, sie als Feinde zu betrachten. Er habe gemeinsam mit dem Kaziken einer großen Ortschaft das Kommando geführt. Cortés soll auf diesen Bericht hin die Anweisung gegeben haben, diesen Matrosen so schnell wie möglich in die eigene Gewalt zu bekommen, da es keineswegs gut sei, einen solchen Mann unter den Indianern weiterleben zu lassen. Den kulturellen Überläufern, den Lançados oder Tangos Maos, portugiesischen Seefahrern, die sich zu den Stammesgesellschaften der westafrikanischen Küste geflüchtet hatten und bei ihnen oft die Position eines Medizinmannes oder Kriegsberaters einnahmen, galt auch eines der frühesten Kolonialgesetze Portugals. Ein Regierungsbeschluss aus dem Jahre 1518 besagt, dass diese Lançados, sobald man ihrer habhaft werde, zum Tode zu verurteilen seien. Eine ähnlich negative, wenngleich auch entschieden sublimiertere Einstellung zum Phänomen des kulturellen Überläufertums ließ sich bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit auch in der modernen Gilde der professionellen Grenzüberschreiter, nämlich bei den Ethnologen, finden. Denn kaum ein Gerücht konnte früher dem wissenschaftlichen Renommee eines Ethnologen mehr schaden, als die Vermutung, er habe sich, etwa in sexueller Hinsicht, in die zu untersuchende Gesellschaft mehr eingelassen, als es zur Erhebung seiner wissenschaftlichen Daten tatsächlich bedurfte. Wenngleich auch nur selten in der Öffentlichkeit geäußert, ist ein solcher Vorwurf mit Vorliebe von männlichen Ethnologen gegenüber ihren bedeutenderen weiblichen Kolleginnen erhoben worden, wie zum Beispiel, und zwar schon lange vor dem Versuch einer nicht weniger missgünstigen und unqualifizierten Widerlegung der Ergebnisse ihrer Samoa-Studien gegenüber der großen Forscherin Margaret Mead. Der bekannteste Fall aber ist der des skandalumwitterten Ethnologen Frank Hamilton Cushing. Er hatte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein gutes Jahrzehnt bei den Zuni-Indianern des amerikanischen Südwestens aufgehalten. In dieser Zeit war er in deren geheime Zeremonien eingeweiht worden und hatte schließlich den hohen Rang eines Arrowkeepers, eines Bogenpriesters und Kriegshäuptlings erhalten. Von Alfred Kruber, einem der einflussreichsten amerikanischen Kulturanthropologen seiner Zeit, ist Cushing infolgedessen als eine zutiefst neurotische, mystische und hypochondrische Persönlichkeit dargestellt worden, mit einem, wie es wörtlich heißt, ausgeprägten Hang zum Exhibitionismus. Eine Charakterisierung, die vor allem dem Zweck galt, den Wahrheitsgehalt von Cushings wissenschaftlichen Darstellungen nachhaltig zu bezweifeln. Die innere Abwehr, die die Äußerungen über die kulturellen Überläufer seit jeher kennzeichnet, und die Tatsache, dass von ihnen selbst nur wenige veröffentlichte Zeugnisse vorliegen, setzt der Motivsuche zwar Grenzen. Dennoch erscheint es möglich, aufgrund der vorliegenden Berichte einen Katalog der Beweggründe zusammenzustellen, die Einzelne zu diesem Schritt bewogen haben. Bis in das frühe 19. Jahrhundert hinein scheint das kulturelle Überläufertum vor allem eine Sache der Angehörigen der sogenannten Unterschichten, der Deklassierten, Deprivilegierten und in ihrer eigenen Gesellschaft Unterdrückten gewesen zu sein. Aufschlussreich sind in dieser Hinsicht vor allem die Vorgänge, die sich im 17. und 18. Jahrhundert in der französischen Kolonie Kanada abspielten. Denn hier hatte sich eine ganze Schicht von kulturellen Überläufern herausgebildet, die sogenannten Coureurs de Bois oder Waldläufer. Es waren Jäger und Pelzhändler, die mit der nomadisierenden Lebensweise der kanadischen Algonquin-Stämme zugleich deren Sitten und Gebräuche übernommen hatten, die zusammen mit ihren indianischen Frauen in den tiefen Urwäldern des kanadischen Koniferengürtels hausten und nur sporadisch in den festen Ansiedlungen auftauchten, um ihre Jagdbeute gegen Waffen, Munition und Branntwein einzutauschen. Anders als die britischen Kolonien in Nordamerika stellte die kanadische Kolonie Neufrankreich im 17. Jahrhundert in vielerlei Hinsicht ein genaues Spiegelbild der feudalen Verhältnisse im Mutterland dar. Der gesellschaftliche Status des einfachen kanadischen Bauern unterschied sich von dem der französischen Landbevölkerung nur unwesentlich. Ein Zehntel ihrer Produkte musste an die feudalen Grundherren, ein weiterer Teil an die Kirche abgeführt werden. Feudal geprägt war aber auch das Leben in den kleinen Städten, das von der großen Zahl von Verwaltungsbeamten und Offizieren beherrscht wurde und in denen die katholischen Ordensgeistlichen ein strenges moralisches Regiment führten. Zeitgenössische Berichte lassen den Schluss zu, dass sich jene breite Schicht von Waldläufern vor allem aus den ärmeren Schichten rekrutierte. Sie zogen das unsichere, aber freizügige Leben unter den Indianern, der Existenz eines von Adel, Kirche und Staat gleichermaßen unterdrückten kleinen Bauern vor. Der Anteil dieser Zivilisationsflüchtlinge an der französischen Bevölkerung der Kolonie war außerordentlich hoch. In den Berichten der französischen Kolonialbeamten und Geistlichen wird über die Verwilderung und Sittenlosigkeit der Waldläufer zwar beredt Klage geführt. Dennoch wurde von staatlicher Seite gegen diesen indianisierten Bevölkerungsteil kaum vorgegangen, da die sesshaften Kolonisten angesichts der ständigen Kleinkriege mit den benachbarten Neuengland-Siedlern auf die Landeskenntnis, die Sittenkunde und die Waffenhilfe der kampferprobten Waldläufer nicht verzichten konnten. Als Inbegriff von Freiheit und Ungebundenheit ist die Lebensweise der sogenannten Wilden jedoch nicht nur vielen einfachen europäischen Kolonisten in der neuen Welt erschienen, sondern auch den nicht weniger unterdrückten, gemeinen Matrosen und Soldaten, die sich während der großen überseeischen Entdeckungs- und Eroberungsreisen der strengen Borddisziplin häufig durch die Flucht zu entziehen versuchten. Angesichts der in der Tat unglaublichen Gräuel, die von den europäischen Kolonisatoren an den eingeborenen Völkern verübt worden sind, hat man die nicht weniger unglaublichen Zustände oft übersehen, unter denen zu leben die Besatzungen der Entdeckerschiffe gezwungen waren. Zu einem nicht geringen Teil hatte sich bei den Mannschaften dieser Schiffe um entlassene Sträflinge oder gewaltsam zum Dienst gepresste gehandelt. Doch selbst diejenigen, die freiwillig anmusterten, traten jene Reisen ins Ungewisse zumeist nur dann an, wenn die äußerste Not sie dazu trieb. Dementsprechend brutal waren die disziplinarischen Maßnahmen, denen sie an Bord der Schiffe unterworfen wurden. Selbst die kleinsten Vergehen, wie etwa der Mundraub an den ständig knappen Trinkwasservorräten, Trunkenheit oder auch Fluchen, wurden auf das Strengste bestraft. Das öffentliche Auspeitschen war in diesen Fällen bis in das 19. Jahrhundert hinein durchaus üblich. Bei schwereren Verstößen gegen die Bordordnung wurden die Delinquenten kielgeholt, was viele von ihnen nicht überlebten. So unmenschlich diese Disziplinarstrafen waren, So unerträglich waren die Lebensverhältnisse an Bord der Entdeckerschiffe. Auf engstem Raum, oft über Jahre hin zusammengepfercht, blieb dem einzelnen Matrosen gerade genug Platz zum Arbeiten und zum Schlafen. Das größte Problem stellte auf den langen Seereisen aber die Ernährung dar, die für die einfachen Seeleute im Wesentlichen aus Schiffszwieback, Mehl und Pökelfleisch bestand, während die Offiziere über die wenigen Frischfleischvorräte verfügten. Der Vitaminmangelkrankheit Skorbut erlagen daher selbst noch auf den großen Weltumsegelungen und Pazifikdurchquerungen des 18. Jahrhunderts oft bis zu 20% der Schiffsbesatzungen. Erst der britische Entdecker James Cook entwickelte gegen den Skorbut ein probates Mittel, indem er als einer der ersten Sauerkraut auf seinen Schiffen mitführte und die widerstrebenden Offiziere und Matrosen durch sein eigenes Vorbild dazu brachte, von dieser vitaminreichen Kost täglich eine Portion zu verzehren. Eine humanitäre Innovation, die ihm von einigen seiner Zeitgenossen fast ebenso hoch angerechnet wurde wie die Vielzahl seiner Entdeckungen im Südpazifik. Der deutsche Philosoph und Naturforscher Georg Forster, der Cook auf dessen zweiter Weltumsegelung begleitete und der als Angehörige der privilegierten Oberschicht ansonsten nur wenig Sympathie für die einfachen Seeleute empfand, der sie als außerordentlich verroht, tierisch, wild, brutal, trunksüchtig und lüstern beschreibt, selbst Georg Forster vermochte Verständnis dafür aufzubringen, wenn während des Aufenthalts der Cookschen Seeexpedition auf den Südseeinseln immer wieder einige von ihnen versuchten, zu den Eingeborenen zu flüchten. Weniger die vielgerühmte sexuelle Freizügigkeit der Südseebewohnerinnen als vielmehr die unerträglichen Lebensverhältnisse an Bord, die harten Strafen und die nackte materielle Not scheinen dabei den wichtigsten Beweggrund gebildet zu haben. Das gilt für den auch heute noch berühmtesten dieser Fälle, die Meuterei auf dem britischen Entdeckerschiff Bounty. Sie brach bekanntlich erst auf der Rückreise von Tahiti aus, als die Wasserzuteilungen für die Mannschaft zugunsten der mitgeführten Brotfruchtbäume reduziert wurden und der Kapitän sich aus diesem Grund zu einer Verschärfung der disziplinarischen Maßnahmen gezwungen sah. Weniger bekannt geworden sind freilich die Ereignisse auf der einsamen Pazifikinsel Pitcairn, auf die sich 9 der Meuterer später zusammen mit ihren tahitischen Frauen und einigen tahitischen Familien vor ihren Verfolgern flüchteten. Weit davon entfernt, ihre Lebensweise nach dem Vorbild der Tahitier zu organisieren, betrachteten Fletcher Christian und seine Gefährten die mitgekommenen tahitischen Männer als ihre Arbeitssklaven. Als sie schließlich auch noch deren Frauen für sich beanspruchten, kam es zum Aufstand. Das Abenteuer endete in gegenseitigem Mord und Totschlag. Von den Männern überlebte schließlich nur ein einziger, der ehemalige Matrose John Adams. Als patriarchales Oberhaupt über eine Inselbevölkerung von 10 Frauen und deren Kinder führte er hier ein an christlichen Grundsätzen orientiertes, strenges moralisches Regiment, als ein amerikanisches Walfangschiff die Fluchtstätte der Meuterer 20 Jahre später entdeckte. So banal es auch klingen mag, die Anziehungskraft fremder Kulturen beruhte in vielen Fällen nicht auf diesen selbst, sondern vielmehr auf den erbärmlichen Bedingungen, unter denen die späteren kulturellen Überläufer als Angehörige der untersten Klassen in ihrer eigenen Gesellschaft hatten leben müssen. Die kanadischen Waldläufer zeigen dies ebenso wie die Meuterer der Bounty. Gerade im Südpazifik scheint ein solchermaßen motiviertes kulturelles Überläufertum seit dem frühen 19. Jahrhundert zu einem regelrechten Massenphänomen geworden zu sein. Liest man die zeitgenössischen Reiseberichte, so gewinnt man den Eindruck, dass die sogenannten Runaways oder Beachcombers zu diesem Zeitpunkt bereits zum gewöhnlichen Erscheinungsbild der Südseeinseln gehört zu haben schienen. Beachcombers, an den Strand gespülte, so bezeichnete man die Matrosen, die sich den unmenschlichen Strafen und harten Arbeitsbedingungen an Bord der Walfang-, Handels- und Kriegsschiffe durch die Flucht entzogen hatten und sich auf den Südseeinseln, so gut es auch immer ging, durchzuschlagen versuchten. Wie sie das bewerkstelligten, beschreibt der deutsche Ethnologe und Forschungsreisende Karl von den Steinen. Da waren einmal die wilden Abenteurer, kleine Konquistadoren, die im Besitz von Flinte und Munition einen oder ein paar Talstämme beherrschten, die Eingeborenen in ihren Kriegen anführten und sie womöglich veranlassten, ein Schiff nach Kappen des Ankertaus an Land zu ziehen. Da waren manche andere, die der Weiberwirtschaft, der Trunkenboldhaftigkeit und jeder Rohheit dermaßen huldigten, dass Roquefeuille 1818 ausruft: Man muss sich vor den Weißen in Acht nehmen, die man auf diesen Inseln findet. Zum größten Teil sind es entlaufene Matrosen, die allen Lastern der Zivilisation verfallen sind. Einer dieser Beachcomber, der freilich bald wieder den Weg zurück in die eigene Zivilisation fand, sollte es später zu großem literarischen Ruhm bringen. Es war der amerikanische Schriftsteller Herman Melville, der Verfasser des Moby Dick. Im Alter von 21 Jahren hatte Melville auf dem Walfängerschiff Acushnet angemustert und die Inseln der Südsee bereist. Um der Tyrannei des Kapitäns zu entgehen, desertierte er 1842 zusammen mit einem anderen Matrosen auf einer der Marquesas-Inseln. Nach einer strapaziösen Flucht durch den Dschungel fanden er und sein Gefährte Aufnahme bei den Taipi, einer zwar als Kannibalen verschrienen, aber friedfertigen Bevölkerungsgruppe in einem der idyllischen Inseltäler. In Taipi, seinem 1846 veröffentlichten ersten Roman, entwirft Melville ein ansprechendes Bild der Lebensformen der Marquesaner. Ich hatte reichlich Gelegenheit, die Sitten der Eingeborenen zu beobachten. Und was ich sah, trug dazu bei, meinen günstigen Eindruck zu vertiefen. Eine von mir bewunderte Eigenart war die unablässige Heiterkeit, die im ganzen Tal herrschte. Es schien in ganz Taipi keine Sorgen, Nöte, Kümmernisse oder Verdrießlichkeiten zu geben. Die Stunden hüpften so vergnügt dahin, wie die lachenden Paare bei einem ländlichen Tanz. Es fehlten die tausend Quellen des Ärgers, die der erfinderische Geist des zivilisierten Menschen geschaffen hat, um sein eigenes Glück zu trüben. Es waren keine Hypotheken oder Protestierten wechselfällig, keine Rechnung zu bezahlen. Man kannte keine Anwälte, die Unfrieden stifteten, indem sie ihre Klienten zu Streit und zu Tätlichkeiten aufhetzten. Keine bedürftigen Witwen, die mit ihren Kindern von den kümmerlichen Wohltaten der Welt hungerten. Keine Bettler, keine Schuldgefängnisse, keine stolzen, hartherzigen Nabobs in Taipei. Oder, um alles in einem Wort zusammenzufassen, kein Geld. Diese Wurzel allen Übels war im Tal nicht zu finden. Melville schreckte freilich vor dem entscheidenden, letzten Schritt zurück, für immer in diesem rousseauistischen Südseeparadies zu bleiben. Zwar ging er eine Liaison mit einem eingeborenen Mädchen ein, doch weigerte er sich standhaft, sich nach Art der Marquesaner tätowieren zu lassen und damit auch äußerlich das Signum der fremden kulturellen Identität zu tragen. Und je länger er sich bei den scheinbar so glücklichen Taipis aufhielt, desto mehr fühlte er sich als Gefangener in einem goldenen Käfig. Phasen der Euphorie wechselten mit Phasen tiefster Niedergeschlagenheit. Schließlich steigerte er sich immer mehr in die Vorstellung hinein, die Taipis hätten ihn nur so freundlich aufgenommen, um ihn bei nächster Gelegenheit zu opfern und in einem kannibalistischen Mahl gemeinsam zu verzehren. Denn ungeachtet seiner positiven Erfahrungen blieb er der festen Überzeugung, dass die Taipis im Grunde ihres Herzens Kannibalen geblieben waren. Nach einem Aufenthalt von mehreren Monaten entschloss er sich daher erneut zur Flucht, zurück in die eigene Kultur. Doch liest es sich wie ein Versuch der Wiedergutmachung gegenüber seinen Gastgebern, wenn er deren vermeintlichen Kannibalismus im Nachhinein mit einem Verweis auf die vor noch gar nicht so langer Zeit in den europäischen Ländern durchaus üblichen Strafpraktiken rechtfertigen zu müssen glaubt. Ich möchte die Frage stellen, ob der bloße Genuss von Menschenfleisch so viel barbarischer ist als jene Sitte, die noch vor ein paar Jahren im zivilisierten England herrschte. Dem Hochverräter, vielleicht einem Menschen, den man der Ehrlichkeit, Vaterlandsliebe und ähnlicher abscheulicher Verbrechen für schuldig befunden hatte, hieb man dort den Kopf mit einem riesigen Beil ab, riss ihm die Eingeweide heraus und warf sie ins Feuer, spießte den gevierteilten Leib samt dem Kopf auf Pfähle und ließ ihn auf öffentlichen Plätzen verfaulen und verwesen. Das teuflische Geschick, das wir bei der Erfindung der verschiedenen todbringenden Maschinen entwickeln, die Rachgier, mit der wir unsere Kriege führen, und das Elend und die Verzweiflung, die sie mit sich bringen, sind ausreichende Beweise, um den zivilisierten Weisen als das wildeste Tier auf dem Erdboden zu kennzeichnen. Melvilles autobiografischer Roman ist von einer tiefgründenden Ambivalenz gegenüber der fremden Kultur gekennzeichnet. Die Schilderung seines Aufenthalts unter den Bewohnern der Marquesas-Inseln legt Zeugnis davon ab, was es selbst für einen auf der untersten Rangstufe der gesellschaftlichen Hierarchie stehenden einfachen Matrosen bedeutete, das existenzielle Wagnis des Wechsels der eigenen kulturellen Identität auf sich zu nehmen. Die Verinnerlichung zivilisatorischer Normen ist so weit vorangeschritten, dass diese sich als kaum mehr überbrückbar erweisen. Sie werden zum Anlass von Straffantasien, die schließlich in der Imagination des Aufgefressenwerdens gipfeln. Die ständige Angst erscheint so als der Preis, den der zivilisationsmüde, zivilisierte Weiße für ein Leben in der Idylle der Südsee zu zahlen hat. Der Faszination der Südseekulturen waren freilich nicht nur einfache Matrosen wie die Beachcombers oder Runaways erlegen. Vielmehr trat bereits während der großen pazifischen Entdeckungsreisen des 18. Jahrhunderts noch ein anderer, neuer Typus des kulturellen Überläufers zutage. Wohlhabende Abenteuer- und Forschungsreisende, die sich diesen Expeditionen oft auf eigene Kosten angeschlossen hatten und sich, wenn auch immer nur für begrenzte Zeit, mit einer erstaunlichen Unbefangenheit in die Lebensformen der polynesischen Kulturen einließen. Einer von ihnen war Sir Joseph Banks, ein englischer Aristokrat und begeisterter Amateurbotaniker. Er hatte sich zu der Teilnahme an Cooks erster Weltumsegelung entschlossen, da er, anders als seine Standesgenossen, seine Grand Tour, seine klassische Bildungsreise, nicht nach Italien, sondern in die Südsee unternehmen wollte, die, wie er und viele seiner Zeitgenossen meinten, noch lebende Welt der Antike. Zum Anlass dieser Vorstellung waren die euphorischen Berichte geworden, die seit der Entdeckung Tahitis nach Europa gelangt waren. So hatte zum Beispiel der französische Seefahrer Louis-Antoine de Bougainville geglaubt, mit Tahiti die Insel der Glückseligen der griechischen Sage wiederentdeckt zu haben. Bei der Ankunft der Cookschen Schiffe vor Tahiti fühlte auch Banks sich in die Antike zurückversetzt. Er schien den Matrosen die Insel als ein Land des Überflusses, so sah Banks in ihr eine Insel der freien Liebe, ein neues Kythera, wie Tahiti zu bezeichnen, der aristokratische Forschungsreisende Bougainville vorgeschlagen hatte. Tatsächlich gehörte die sexuelle Gastfreundschaft der Inselbewohnerinnen zu den Zügen, die die europäischen Reisenden schon immer am meisten verblüfft hatten. In einem Bericht des Naturforschers Commerson heißt es etwa: Geboren unter dem schönsten Himmelsstrich, genährt von den Früchten eines Landes, das fruchtbar ist, ohne bebaut zu werden, regiert eher von Familienvätern als von Königen, kennen sie keinen anderen Gott als die Liebe. Jeder Tag ist ihr geweiht, die ganze Insel ist ihr Tempel, alle Frauen sind ihre Priesterinnen, alle Männer ihre Anbeter. Der Akt der Zeugung ist ein religiöser Akt. Das Vorspiel dazu. Tatsächlich gehörte die sexuelle Gastfreundschaft der Inselbewohnerinnen zu den Zügen, die die europäischen Reisenden schon immer am meisten verblüfft hatten. In einem Bericht des Naturforschers Commerson heißt es etwa: Geboren unter dem schönsten Himmelsstrich, genährt von den Früchten eines Landes, das fruchtbar ist, ohne bebaut zu werden, regiert eher von Familienvätern als von Königen, kennen sie keinen anderen Gott als die Liebe. Jeder Tag ist ihr geweiht, die ganze Insel ist ihr Tempel, alle Frauen sind ihre Priesterinnen, alle Männer ihre Anbeter. Der Akt der Zeugung ist ein religiöser Akt. Das Vorspiel dazu wird durch die Wünsche und die Lieder des zu diesem Zweck vereinten Volkes angeregt und das Ende wird mit allgemeinem Beifall gefeiert. Jeder Fremde wird zur Teilnahme an diesen glücklichen Mysterien zugelassen. Ja, es ist sogar eines der Gesetze der Gastfreundschaft, ihn dazu einzuladen, sodass der glückliche Tahitier unaufhörlich genießt, entweder das Gefühl seiner eigenen Wonnen oder das Schauspiel der Sinnenlust der anderen. Doch während Cook und seine Offiziere sich wohl mehr noch aus Gründen der Borddisziplin als aus moralischen Erwägungen versagen mussten, an diesem öffentlichen Schauspiel der Sinnenlust teilzunehmen, kannte Sir Joseph Banks solche Hemmungen nicht. Während des mehrmonatigen Aufenthalts auf der Insel geht Banks immer wieder intime Beziehungen zu eingeborenen Frauen ein. Ja, er scheint sich zeitweise sogar einen ganzen Harem gehalten zu haben. Eine der vornehmsten Tahitianerinnen, die von Banks als Königin der Insel bezeichnete Oberea, entlässt ihren jugendlichen Liebhaber, um sich Banks weiblichem Gefolge anzuschließen. Einmal wird er selber, möglicherweise wegen seiner vielen amorösen Affären, zum Gegenstand eines Fruchtbarkeitskultes. Als einziges Mitglied der Schiffsexpedition nimmt er aktiv an den einheimischen religiösen Zeremonien teil, entledigt sich zu diesem Zweck seiner europäischen Kleider, lässt sich nackt von Kopf bis Fuß bemalen und erschreckt so im Kostüm eines tahitischen Klagegeistes seine Gefährten. James Cook übergeht das von ihm zweifellos missbilligte Verhalten Sir Joseph Banks in seinem Schiffstagebuch mit Stillschweigen. Konnte dagegen aber nicht einschreiten, da Banks ihm an gesellschaftlichem Rang weit überlegen war und als ein Mitglied der Expedition, das die Kosten der Reise aus eigener Tasche zahlte, der strengen Borddisziplin nicht unterlag. Nicht anders hatte sich im Übrigen 3 Jahre zuvor auch schon der französische Entdecker Bougainville gegenüber den durchaus ähnlichen Eskapaden verhalten müssen, die sein Reisebegleiter, der Prinz von Nassau-Siegen, auf Tahiti ebenfalls vor aller Augen veranstaltet hatte. Ebenso wie Bougainvilles von allen organisatorischen Aufgaben freigestellter aristokratischer Reisebegleiter, wurde auch Sir Joseph Banks während Cooks Aufenthalt auf der Insel für die Tahitianer zur wichtigsten Bezugsperson, dessen Hilfe sie in Konflikten mit anderen Mannschaftsmitgliedern immer wieder erbaten. Gleichwohl betrachteten der Prinz von Nassau-Siegen und Sir Joseph Banks ihr vorbehaltloses Einlassen in die reizvollen, exotischen Lebensweisen der Südseebewohner wohl vor allem als ein kurzweiliges Spiel, als eine zeitweise und unverbindliche Travestie in ein anderes Dasein. Sie schlüpften in die Maske des Tahitianers nicht anders als zur selben Zeit die Mitglieder des französischen Königshofs in die bukolischen Rollen von Hirten und Schäferinnen. Es scheint sich bei dieser Form des kulturellen Überläufertums insgesamt besehen um nichts anderes gehandelt zu haben, als um jenen Eskapismus ins Primitive, der seit jeher ein beliebtes Verhaltensmuster der europäischen Oberschichten war. Kulturelles Überläufertum als unverbindliches und kurzweiliges, im Grunde genommen höfisches Amüsement. Dafür spricht auch die Überlegung, die Banks seinem Tagebuch anvertraut, nachdem er sich entschlossen hat, den tahitischen Priester Tupaia auf eigene Kosten mit nach England zu nehmen. Gott sei Dank habe ich genügend Vermögen. Und ich weiß nicht, warum ich ihn nicht als eine Kuriosität bei mir halten sollte. Genauso wie es meine Nachbarn mit Löwen und Tigern tun, was ihnen weit größere Ausgaben verursacht, als er mich wohl je kosten wird. Das Vergnügen, das ich in meinen zukünftigen Gesprächen mit ihm haben werde, ist das Geld auf jeden Fall wert. Erst im 19. Jahrhundert, im Zeitalter des Viktorianismus und der imperialen Expansion, tritt in der Geschichte des kulturellen Überläufertums jenes Motiv am deutlichsten hervor, das wir mit dem Phänomen des Exotismus bis heute aufs Engste verknüpfen. Das Unbehagen in der Kultur, in dem Sinne, den Sigmund Freud diesem Signum der Moderne gegeben hat. Unbehagen in der Kultur, das ist das Leiden an einem Leben aus zweiter Hand, das auf einer permanenten Unterdrückung von Affekten beruht. Auf einer Verdrängung spontaner und mit der herrschenden Realität unvereinbarer Triebregungen. Triebregungen, die freilich als Verdrängte dort umso gewaltsamer wiederkehren, wo, mit einem Ausdruck von Freud, die gegen diese Triebe aufgerichteten Dämme der Kultur erst einmal eingerissen sind. Einem so empfundenen Unbehagen in der Kultur entsprechend, erfuhr im viktorianischen Zeitalter auch die den vermeintlich primitiven oder Naturvölkern zugeschriebene Naturnähe einen entscheidenden Bedeutungswandel. Anders als im 18. Jahrhundert verstand man hierunter nicht mehr ein harmonisches Leben im Einklang mit einer als wohltätige Macht aufgefassten Natur. Im Zeitalter des Konkurrenzkapitalismus trug die Naturvorstellung vielmehr deutlich darwinistische Züge. Die sogenannten Primitiven, in den Augen des europäischen Bürgertums, befanden sie sich noch im uranfänglichen Zustand eines natürlichen Überlebenskampfes, eines Kampfes gegen eine übermächtige Natur ebenso wie gegen ihresgleichen. Man glaubte sie noch vollständig von ihren Affekten beherrscht, roh und brutal, nur ihren spontanen Trieben gehorchend, ebenso aggressiv wie sexuell zügellos, mithin mit all den Eigenschaften ausgestattet, die ein solcher ständiger Kampf um das Überleben zu erfordern schien. Dieses Bild war aber zugleich auch durchaus ambivalent besetzt. So schreibt zum Beispiel Freud: Wenn die Kultur nicht allein der Sexualität, sondern auch der Aggressionsneigung des Menschen so große Opfer auferlegt, so verstehen wir es besser, dass es dem Menschen schwer wird, sich in ihr beglückt zu finden. Der Urmensch hatte es in der Tat darin besser, da er keine Triebeinschränkungen kannte. Zum Ausgleich war seine Sicherheit, solches Glück lange zu genießen, eine sehr geringe. Der Kulturmensch hat für ein Stück Glücksmöglichkeit ein Stück Sicherheit eingetauscht. Tatsächlich erschien manchen das scheinbar triebenthemmte Leben der Naturvölker oder auch der Halbzivilisierten als das wirklichere und natürlichere Leben im Gegensatz zum domestizierten, allen möglichen Triebeinschränkungen unterworfenen Leben des Zivilisierten. Die koloniale Sphäre erhielt so immer mehr die Konnotationen einer Sphäre totaler Trieberfüllung. Auch die Sexualität der Wilden hatte auf diese Weise ihren Charakter einer harmlosen, bukolischen Idylle verloren. Über dieselben tahitischen Frauen, mit denen noch Sir Joseph Banks seine unschuldigen, erotischen Spiele getrieben hatte, äußert so zum Beispiel der wohl auch heute noch bekannteste kulturelle Überläufer des 19. Jahrhunderts, der französische Maler Paul Gauguin. Sie schüchterten mich wirklich ein mit ihrem sicheren Blick, der Würde ihrer Haltung und den stolzen Gebärden. Dennoch wollen sie alle genommen, buchstäblich brutal genommen sein, ohne ein Wort. Alle haben den geheimen Wunsch nach Vergewaltigung, weil durch diesen Akt männlicher Autorität der Weibwille seine volle Unverantwortlichkeit behält. Möglich, dass dieser erst so empörenden Gewalt ein tieferer Sinn zugrunde liegt. Möglich auch, dass sie ihren wilden Reiz hat. Ich dachte wohl daran, aber ich wagte es nicht. Überall in der Südsee glaubte Gauguin Erinnerungen an furchtbare, eigentümliche Bräuche, an eine tragische Vergangenheit voll unerhörter Verbrechen finden zu können, in die einzudringen dem Neugierigen durch ein streng gehütetes Geheimnis verwehrt war. Die einstigen Menschenopfer faszinierten ihn. Und indem auf Tahiti in der Geheimgesellschaft der Arioi bis ins 18. Jahrhundert hinein üblichen Kindermord, sieht er ein mächtiges Mittel der Zuchtwahl der Rasse. Und er fügt dem hinzu: Das beständige Beispiel und die häufige Wiederkehr des Todes war schließlich eine erhabene und belebende Lehre. Die ganze Nation fand eine wohltätige, intensive Erregung dabei, die sie vor der tropischen Erschlaffung und entnervenden Mattigkeit bei dem fortdauernden Nichtstun bewahrte. Es ist eine historische Tatsache, dass der Niedergang der Maoris mit dem gesetzlichen Verbot der Opfer begann und dass sie von da an allmählich jede moralische Kraft und physische Fruchtbarkeit verloren. Im 19. Jahrhundert entsteht so ein neuer Typus des kulturellen Überläufers. Zivilisationsmüde wie Gauguin und an die eigene Gesellschaft unangepasst, sucht er in der kolonialen Sphäre die Erfüllung gehemmter Triebwünsche. Eine Suche nach dem Andern der Zivilisation, die nicht selten mit einem egozentrischen Machtstreben gepaart erscheint. Der große englische Schriftsteller Joseph Conrad, der in seiner Jugend viele Jahre zur See gefahren war, lange Zeit auf den Inseln des indonesischen Archipels verbracht hatte und, wie er schreibt, selbst einmal über jene Grenzlinie gespäht hat, Joseph Conrad hat in seiner Erzählung »Herz der Finsternis« diesen neuen Typus des kulturellen Überläufers meisterhaft gezeichnet. Herr Kurz heißt der Held dieser Geschichte. Den im Innern des afrikanischen Urwalds zu finden und in die Zivilisation heimzuholen, Conrads Ich-Erzähler aufbricht. Von ihm, einem Elfenbeinhändler, der zunächst mit durchaus humanitaristischen Bestrebungen zu den Wilden gegangen war, ging das Gerücht, dass er zum Herrscher eines Negerstammes geworden sei, ja mehr noch, dass er von den Wilden wie ein Gott verehrt werde und ihren mitternächtlichen Tänzen präsidiere, welche, wie der Erzähler nur anzudeuten wagt, in unaussprechlichen, ihm huldigenden Riten gipfelten. Nach einer langen Reise zurück zu den frühesten Anfängen der Welt gelangt Conrads Ich-Erzähler denn auch in das finstere Reich des sagenumwobenen Herrn Kurz. Ein Negerdorf mit einem Pfahlzaun von aufgespießten Menschenköpfen umgeben. Ich verrate keine Geschäftsgeheimnisse. Ich enthalte mich einer Meinung in diesem Punkt. Aber ich möchte euch darüber nicht im Unklaren lassen, dass das Vorhandensein der Köpfe dort nicht eigentlich etwas mit Gewinst zu tun hatte. Sie zeigten nur an, dass Herrn Kurz jegliche Hemmung in der Befriedigung seiner mannigfachen Bedürfnisse abging, dass ihm etwas fehlte. Ob er selbst um diese Unzulänglichkeit wusste, kann ich nicht sagen. Ich glaube, sie kam ihm zum Schluss doch noch zu Bewusstsein. Ganz zum Schluss. Doch die Wildnis hatte ihn früher durchschaut und fürchterliche Rache an ihm genommen. Ich denke, sie hat ihm Dinge über sich selbst zugeflüstert, die ihm unbekannt waren. Dinge, von denen er gar keinen Begriff hatte, ehe er mit dieser großen Einsamkeit zu Rate ging. Und das Geflüster hat sich als unwiderstehlich bestrickend erwiesen. Dieser Bann der Wildnis aber, deren Einflüsterungen Herr Kurz erlegen war, er bestand laut Conrad im Erwecken vergessener, brutaler Instinkte. Dies allein, so war ich überzeugt, hatte ihn hinausgetrieben an den Rand des Waldes, in den Busch, zum Feuerglanz, zum Pochen der Trommeln, dem summenden Singsang der unheimlichen Beschwörungsformeln. Dies allein hatte seine unbotmäßige Seele über die Schranken erlaubten Trachtens hinausgelockt. Es gab nichts über, nichts unter ihm. Er hatte sich von der Erde losgerissen. Doch seine Seele war wahnsinnig. Allein in der Wildnis hatte er in sich hinabgeschaut und war, ja bei Gott, war wahnsinnig geworden. Der Held von Conrads Erzählung ist keineswegs eine rein dichterische Fantasiefigur. Herr Kurz hatte vielmehr seine realen Vorbilder in vielen europäischen Elfenbeinjägern, Händlern und sogar Kolonialoffizieren, die, sobald sie sich erst einmal der Kontrolle durch Angehörige ihrer eigenen Kultur entzogen hatten und auf sich allein gestellt in den afrikanischen Urwäldern lebten, in ähnlicher Weise wie Conrads Herr Kurz zu einheimischen Landesteufeln avancierten. Die atavistischen Versuchungen eines solchen einsamen Lebens unter den Wilden waren der öffentlichen Meinung des viktorianischen England im Übrigen keineswegs unbekannt. Selbst über den berühmten Forschungsreisenden und Missionar David Livingstone kursierten in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts entsprechende Gerüchte. Nachdem er jahrelang, ohne irgendein Lebenszeichen von sich zu geben, im Inneren Afrikas verschollen blieb. Von ihm ging die Fama, dass der lange Aufenthalt unter den primitiven afrikanischen Stämmen ihn moralisch zerrüttet habe, dass er aufs Äußerste verändert, launisch geworden sei, dass er jeden Kontakt mit anderen Europäern ablehne, dass er sich mit einer afrikanischen Prinzessin verheiratet habe und dass er, schlimmer noch, sein Journal nicht mehr methodisch führe, ja überhaupt keine Eintragungen mehr vornehme. Es bedurfte erst der großartigen Inszenierung seines Retters Henry Morton Stanley, um den verdienten Wissenschaftler in den Augen der Öffentlichkeit von all diesen Vermutungen wieder reinzuwaschen. Stanley hatte von einer großen amerikanischen Tageszeitung den Auftrag erhalten, sich auf die Suche nach David Livingstone zu machen. Es bedurfte eines zweijährigen Gewaltmarsches durch den afrikanischen Dschungel, bis Stanley sein Ziel erreichte. Am Morgen des 10. November 1871 gelangte er in das Dorf Ujiji, in dem der Afrika-Forscher sich niedergelassen hatte. Livingstone war von seiner Ankunft kurz zuvor informiert worden. Er erwartete ihn auf dem Dorfplatz, wo er eine britische Flagge hatte hissen lassen, bekleidet mit einer blauen Konsulkappe, einer roten wollenen Strickweste, einer grauen Tweedhose und schwarzen Lackschuhen. Als Stanley auf den solchermaßen mit allen Attributen der Zivilisation ausgestatteten Afrikaforscher traf, begrüßte er ihn mit der unterkühlten und der Situation durchaus unangemessenen Formel: Dr. Livingstone, I presume. Sinn erhält diese effektorientierte Inszenierung der Begegnung zweier zivilisierter Forschungsreisender im Innern des afrikanischen Busches freilich erst vor dem Hintergrund der vielen böswilligen Gerüchte, die über das absonderliche Verhalten eines Wissenschaftlers und Missionars im Umlauf waren und von dem man annahm, dass er dem Bann der Wildnis erlegen sei. Andere Berichte zeigen, dass das Misstrauen, das man in England einem solchen kolonialen Einzelgängertum entgegenbrachte, keineswegs unbegründet war. Das hinderte einzelne britische Forschungsreisende und Kolonialoffiziere jedoch keineswegs daran, sich zur Verfolgung ihrer Ziele der Methode eines vollständigen Eintauchens in die Lebensweise fremder Kulturen zu bedienen. Eine solche Figur ist zum Beispiel der britische Kolonialheld Charles Gordon. Gordon, der seinen Ruhm durch die Niederwerfung des chinesischen Taiping-Aufstandes gewann, wusste sich im Gewand eines chinesischen Mandarins ebenso selbstverständlich zu bewegen wie später in Afrika in dem eines arabischen Händlers. Seine Befähigung, die Lebensformen exotischer Kulturen vollständig zu assimilieren, stellte er nicht zuletzt in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts während des Mahdi-Aufstandes im Sudan unter Beweis. Inwieweit der in England aufsehenerregende koloniale Märtyrertod, den er schließlich 1883 in Khartoum fand, ein selbstgewählter Tod war, um seiner Rückberufung ins Heimatland zu entgehen, ist bis heute oft gefragt worden. Ausgeprägt masochistische und sadistische Komponenten scheinen auch die Persönlichkeit eines nicht weniger berühmten englischen Forschers geprägt zu haben, des kurz vor seinem Tod in den Adelsstand erhobenen Arabien- und Afrika-Reisenden Sir Richard Burton. Als Kolonialoffizier zunächst in Indien tätig, hatte Burton wegen gewisser sexueller Eskapaden seinen Abschied aus der britischen Armee nehmen müssen. Das hinderte die Royal Geographical Society jedoch nicht daran, den außerordentlich sprachgewandten ehemaligen Offizier 1852 mit einer Expeditionsreise in die islamische Pilgerstadt Mekka zu beauftragen. Der Zutritt zu den heiligen Pilgerstädten der arabischen Halbinsel war zu diesem Zeitpunkt jedem Ungläubigen noch aufs Strengste verboten. Burton vermochte sich dieser Aufgabe jedoch mit großem Erfolg zu entledigen, indem er sich zunächst als persischer Edelmann, später dann als afghanischer Arzt und zeitweise auch als wandernder Derwisch verkleidete. Seine Adaption der Verhaltensweisen eines arabischen Reisenden war so perfekt, dass nicht einmal sein langjähriger Diener und Begleiter je auf die Idee kam, er hätte einen Ungläubigen nach Mekka geführt. Die arabische Lebensweise, an der er so viel Gefallen gefunden hatte, bezeichnete Burton im Bericht über seine Pilgerfahrt als den reinen Genuss eines animalischen Daseins. Die ganz und gar passive Sinnenfreude, der heitere Gleichmut, die träumerische Ruhe, das Bauen von Luftschlössern, sie stehen in Arabien anstelle des energischen, intensiven, leidenschaftlichen Lebens Europas. Der Kaif des Arabers, seine Form des Lebensgenusses, ist das Ergebnis einer lebhaften, beeindruckbaren und erregbaren Natur und einer außerordentlichen Reizbarkeit der Nerven. Sie bietet Möglichkeiten der Sinnlichkeit und der Lust, die in nördlicheren Zonen unbekannt sind, wo man Glück immer nur bei der Ausübung mentaler und körperlicher Kräfte erfährt, wo der Ernst das Leben ist. Auch bei Burton erscheint die koloniale Sphäre so als eine Sphäre des ungetrübten und ungehemmten Sinnengenusses, ja als eine Sphäre des Ausagierens der in der eigenen Gesellschaft unterdrückten Gefühls- und Triebregungen. Denn dass er es bei der ganz und gar passiven Sinnenfreude allein nicht bewenden ließ, bezeugen die Gerüchte, die über sein eigenes Verhalten während dieser und späterer Reisen umgingen, von seiner Vorliebe für das orientalische Haremsleben ebenso wie von seinen brutalen Exzessen. Weit davon entfernt, diese Gerüchte in jedem Fall zu dementieren, zeigte Dirty Dick Burton, wie er bald genannt wurde, seinen Freunden vielmehr mit Vorliebe die Trophäen, die er aus dem Inneren Arabiens mitgebracht hatte. Darunter einen Lampenschirm, der aus der Haut einer Negersklavin gefertigt war. Burtons umfangreiche Tagebuchaufzeichnungen, in denen er die Erlebnisse festgehalten hatte, die er für eine Veröffentlichung zu seinen eigenen Lebzeiten für nicht geeignet hielt, sind leider nicht erhalten geblieben. Wegen ihres obszönen Inhalts wurden seine Reisejournale nach seinem Tod von seiner Frau verbrannt, wodurch der Nachwelt ein wichtiges Dokument über die Sexualpathologie der viktorianischen Epoche verloren gegangen ist. Mit einer erstaunlichen Offenheit hat sich zu seinen masochistischen und homosexuellen Neigungen ein weiterer britischer Kolonialheros bekannt, Lawrence von Arabien, ein landes- und sprachkundiger Archäologe, der während des Ersten Weltkrieges in Arabien und Palästina unter den aufständischen Beduinenstämmen als britischer Agent tätig war. Auch Lawrence tauschte die Uniform eines britischen Offiziers bald in die Gewandung eines einheimischen Wüstenkämpfers ein und übernahm die Sitten und Gewohnheiten seiner arabischen Kampfgefährten. In seinem zunächst nur für einen kleinen Subskribentenkreis bestimmten autobiografischen Bericht über den Aufstand in der arabischen Wüste zeichnet er ein oft erschreckendes Bild der Verbindung von Gewalt, Sexualität und selbstquälerischen Neigungen, die er während der blutigen Kämpfe im türkischen Hinterland ausagiert zu haben schien. An die heimischen Verhältnisse ähnlich unangepasst wie ein Gordon von Khartoum oder ein Richard Burton, verzichtete er auf den Ruhm, den ihm die siegreiche Beendigung seines Partisanenfeldzuges eingebracht hatte. Nach dem Krieg tauchte er in der Anonymität unter und trat zunächst der britischen Luftwaffe und später der britischen Kolonialarmee als einfacher Soldat bei. Bis zu seinem mysteriösen, möglicherweise selbstgewählten Tod im Jahre 1936. Die Beweggründe, die Einzelne dazu geführt haben, der europäischen Lebensform zeitweise oder für immer den Rücken zu kehren, waren durchaus unterschiedlicher Natur. Gemeinsam scheint dennoch allen diesen Fällen zu sein, dass die Anziehungskraft fremder Gesellschaften ganz wesentlich auf der Abstoßungskraft unserer eigenen Kultur beruhte. Es stellt sich mithin die Frage, inwieweit die Sehnsüchte nach dem ganz anderen der westlichen Zivilisation auch tatsächlich Erfüllung haben finden können. Die vorliegenden Berichte zeigen, dass die europäischen Zivilisationsflüchtlinge in den Gesellschaften ihrer Wahl oft eine bevorzugte Stellung haben einnehmen können, entweder als Berater und Kriegshäuptlinge oder bisweilen auch als Medizinmänner und Schamanen. Gerade die zuletzt genannten Rollen sind jedoch bei den meisten Stammesgesellschaften keine privilegierten Positionen in unserem Sinn. Macht ist eine Sache, die in diesen Gesellschaften mit der Aura des Gefährlichen umgeben ist. Macht ist eine Sache, die ihren Träger aus der Gemeinschaft weit öfters ausschließt als integriert. Und Macht ist eine Sache, deren Ausübung in aller Regel mit rigiden Einschränkungen in allen anderen Lebensbereichen verbunden ist. Träger politisch-religiöser Macht sind zum Beispiel auf den polynesischen Inseln mit einer Vielzahl von Tabus umgeben. Sie dürfen keineswegs jede Hütte, jeden Weg betreten und oft nicht einmal ihre Nahrung mit den eigenen Händen zum Mund führen. Ob die kulturellen Überläufer so tatsächlich jemals an das Ziel ihres Wunsches, eines vollständigen Eintauchens in die fremde Kultur gekommen sind, kann jedoch nicht allein aus diesem Grund bezweifelt werden. Denn was die erstrebte anthropologische Konversion mindestens ebenso erschwert, ist die Vielzahl von psychischen Dispositionen und Konditionierungen, die wir im Verlauf unserer eigenen Sozialisation erhalten haben. Dass der Versuch eines Lebens in einer fremden kulturellen Umgebung mit ihren ganz anderen Normen selbst von den Gutwilligsten als ein kaum zu bewältigendes Trauma, als ein Kulturschock erfahren worden ist, haben die Ethnologen immer wieder bezeugt. Vorausgesetzt, dass sie zu solchen Eingeständnissen überhaupt in der Lage waren und sie nicht nur ihren Feldtagebüchern oder intimsten Freunden anvertrauten. Der Wunsch, die eigene kulturelle Identität zu wechseln und die Realisierung dieses Wunsches sind zwei verschiedene Dinge. Dennoch lässt sich nichts Definitives darüber aussagen, ob die Verwirklichung dieses Wunsches nicht vielleicht doch dem einen oder anderen gelungen ist. Denn schriftliche Zeugnisse von kulturellen Überläufern, die die eigene Kultur für immer hinter sich gelassen haben, gibt es nicht. Wir bleiben daher allein auf die Äußerungen derjenigen Zivilisationsflüchtlinge angewiesen, die die Flucht aus dem steinernen Gehäuse unserer technischen Zivilisation als Unmöglichkeit, als eine bloße Travestie der Lebensformen haben erfahren müssen. Doch selbst diese letztlich ohnmächtigen Versuche, die Grenzen der eigenen Kultur zu überschreiten, haben einen hohen Preis erfordert. Lawrence von Arabiens deprimierendes Resümee seiner ganz persönlichen Erfahrungen mag daher für viele andere stehen. In meinem Fall brachte mich die Mühe dieser Jahre, die Kleidung der Araber zu tragen und ihre Geistesart nachzuahmen, um mein englisches Ich und ließen mich den Westen und seine Welt mit neuen Augen betrachten. Sie zerstörten sie mir gänzlich. Andererseits aber konnte ich nicht in die arabische Haut hinein. Ich tat nur so. Leicht kann ein Mensch zum Ungläubigen gemacht werden, aber schwer ist es, ihn zu einem anderen Glauben zu bekehren. Ich hatte eine Form abgestreift, ohne eine andere anzunehmen. Und das Ergebnis war ein Gefühl tiefster Vereinsamung. Travestie der Lebensformen. Auf Radio Bremen 2 Kulturell hörten Sie Anmerkungen von Karl-Heinz Kohl zur Geschichte des kulturellen Überläufertums. Es sprachen Norbert Gischer, Rolf Schild, Hilmar Werner und Christian Rode. Regie führte Rolf Seiler. Diese Aufnahme übernahmen wir vom Sender Freies Berlin.